Man würde lachen ohne End. Ich möchte einen sehen, der dann noch lachen kann, sobald es in der Hose brennt. Ja, ja, check it out, es ist nicht einfach zu berichten, wo und wie, jedoch geschehen ist es letztes Jahr. Und wenn ich halte noch am Leben wäre, ich könnte zeigen, wie es wirklich war. Und zwar, wir steigen ein, die erste Klasse sitzt bereits und everybody is on a comfort seat. Eine Dame ohne Herrn erkennt mich gleich, sie meint rapid to the beat. Sofort überprüfe ich nüchtern, kann ich prüfen und schüchtern, ob der Nageljacke farblich passt. Wäre mir bewusst, wie es nun weitergeht, ich hätte andere Pläne wohl gefasst, oder auch nicht. Auf der Retour, wo ist mein Fläuschen nur? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Auf Moment, der letzte Engel rennt. Das ist kein Wunder, weil Maschine brennt. Überfluss, was ihm der Steward sagt, erfreut ihn nicht. Doch er vermeidet Stress, daher die Stewardess seine starke Hand ergreift und spricht. Ich sehe ganz genau, noch ist der Himmel blau, wer weiß, wie lange dieser Segen hält. Den Schaden hat nur der, der ohne Fallschirm da 1000 Meter in die Tiefe fällt, ja. Auf Retour, wo ist mein Fallschirm nur? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Arschloch Moment, der letzte Engel. Moment, der letzte Engel.